liebliches Kind, kannst du mir sagen, sagen, warum einsam und stumm zärtliche Seele immer sich quälen, selbst sich betrüben und ihr Vergnügen?